Der Traum vom Glück. Ein Hörspiel in kopfbezogener Stereophonie von Raimund Frenzel und Rainer Schwarz. Nach dem fantastischen Märchen Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. In wessen Leben ging nicht einmal das wunderbare, in tiefster Brust bewahrte Geheimnis der Liebe auf? Das Gewitter war vorüber. Wer du auch sein und in rotem Feuer brennend. Noch war ich zu betäubt, um von des Magiers Nase herabzuhüpfen. Schaue noch einmal das holde Frauenbild, das als der Geist der Liebe selbst dir entgegenkommt. Da glaubst du ja nie in ihr, dein höheres Sein zu erkennen. Und weißt du noch, wie die Rauschen die flüsternden Büsche, wie der kosende Abendwind von ihr, von deiner Liebe so viel siehst du es noch, wie die Blumen dich mit hellen, freundlichen Augen anstrahlen, Gruß und Kuss von ihr bringen? Und sie kam, wollte dein sein, ganz und gar. Du umfingst sie voll glühenden Verlangens und wolltest losgelöst von der Erde auflodern in inbrünstiger Sehnsucht. Mein Besitz gab dem fatalen Läufen hoch völlige Macht über meine Vasallen, die er bald scharenweise um sich her versammelte und mit barbarischer Härte eine sogenannte Kultur einführte, die uns bald alle Freiheit und allen Genuss des Lebens nahm. Veronika, wen haben wir denn da? Unser lieben Herrn Registrator Heerbrand. Guten Tag, Herr Konrektor. Am Himmelfahrtstage, nachmittags um 3 Uhr, spazierte ein junger Mensch in Dresden die Allee entlang, die von dem linkischen Bade nach dem Schwarzen Tor führt. Es war der Student Anselmus. Er hatte seinen hechtgrauen Frack angetan. Und, um so recht schlampampen zu können, mehr Geld eingesteckt, als eigentlich erlaubt und tunlich war. Guten Tag, Anselmus, so vergnügt heute. Es ist doch Himmelfahrtstag. Habt ihr auch den Beutel voll für alle Genüsse an Kaffee, an Doppelbier, an Musik und für den Anblick der geputzten Mädchen? Mein letztes Geld habe ich eingesteckt, um ordentlich was draufgehen zu lassen. So war der Student schon bald am Schwarzen Tor, wo zwischen den Gevatterinnen, die ihre Kuchen- und Branntweintische aufgestellt hatten, ein altes, hässliches Weib am Boden kauerte. Aus dem schwarzen Mantel, den sie umgetan hatte, starrten nur die nackten, knöchernen Arme hervor. Ihre Ware aber hielt sie unter ihren weiten Röcken versteckt. Kauft, Leute, kauft! Frische Äpfel, rote Äpfelchen, Äpfel zu verkaufen! Kurz, die Türken, verwünschter Kopf! Sind Sie des Teufels, Herr? Meine schönen Äpfel. Könnt ihr nicht aufpassen, junger Herr? Meine Äpfelchen, meine Äpfelchen, meine Äpfelchen, meine schönen. Der arme junge Mann, meine Söhnchen. Wie sie ihre Söhnchen unterm Rock verparkt haben. Was untersteht er sich? Oh, ich Unglückseliger. So schimpf doch nicht, gute Frau. Ich will den Schaden ja bezahlen. Meine schönen Äpfel, meine Söhnchen, meine Söhnchen. Da, nehmt alles Geld, was ich habe. Nehmt! Ja, renne! Renne nur zu, Satanskind! Die Tränen traten dem armen Studenten Anselmus in die Augen. Der fatale Tritt in den Äpfelkorb hatte ihn um alles gebracht, was er bei sich getragen. Betrübt schlug er den Weg an der Elbe ein, der gerade ganz einsam war. Unter einem Holunderbaum, der aus der Mauer hervorgesprossen, fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt. Wahr ist es doch. Ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Ziehe ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das erste Mal einen Talgfleck hineinzubringen oder mir an einem übel eingeschlagenen Nagel ein verwünschtes Loch hineinzureißen. grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat oder eine Dame, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten. Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium oder wo man mich sonst hin beschieden zur rechten Zeit gekommen? Was half es, dass ich eine halbe Stunde vorher ausging und mich vor der Tür hinstellte? Der Satan goss mir doch ein Waschbecken über den Kopf und er ließ mich mit einem Heraustretenden zusammenrennen, dass ich in tausend Händel verwickelt wurde und alles darüber versäumte. Und nun heute. Ich wollte den lieben Himmelfahrtstag recht in Gemütlichkeit feiern. Ich wollte ordentlich was draufgehen lassen. Ich hätte ebenso wie jeder andere Gast stolz rufen können, eine Flasche Doppelbier, aber vom Besten bitte ich. Ich hätte bis spät Abend sitzen können und noch dazu ganz nahe bei dieser oder jener Gesellschaft herrlich geputzter, schöner Mädchen. Ich weiß es schon, der Mut wäre mir gekommen. Ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Aber ach, ach, wo seid ihr hin? Ihr seligen Träume meines Glückes. Zwischen Zweigen, zwischen schönen Blüten, schwingen, schlingen, schlingen wir uns, Schwesterlein. Das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert. Schwinge dich in Schimmer, schnell, schnell herauf, herab. Abendsonne schießt Strahlen, Abendwind. Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt. Anselmus starrte hinauf und erblickte drei in grünem Gold erglänzende Schlänglein, die sich in die Zweige gewickelt hatten. Und eines der Schlänglein wandte sein Köpfchen ihm zu. Ein paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an, mit unaussprechlicher Sehnsucht. Sterne bald glänzen, Sterne bald glänzen, Sterne bald glänzen, Sterne. Müssen herab, müssen, müssen herab, zwischendurch, zwischendurch, zwischendurch, zwischendurch, zwischendurch, zwischendurch, schwingen wir uns, zwischendurch, zwischendurch, schwingen wir uns. Hei, hei! Was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? Hei, hei! Wer sucht mir noch den Strahl über den Bergen? Genug gesonnt, genug gesungen! Hei, hei, durch Busch und Gras, durch Gras und Stroh, hei, hei, herunter, herunter, ihr Schlingel, ihr Schlinglein. Alles war verstummt. Und Anselmus sah, wie die drei Schlangen schimmernd und blinkend durch das Gras nach der Elbe schlüpften. Über den Wogen, wo sie verschwanden, knisterte ein grünes Feuer empor. Nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldenen Schlänglein. Nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören. Nur noch einmal blinket mich an, ihr holdseligen blauen Augen. Nur noch einmal. Ich muss ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht. Vor Verlangen und Ungeduld schüttelte der Student den Holunderbaum, der aber statt aller Antwort nur ganz dumpf und vernehmlich mit den Blättern rauschte. Nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldenen Schlänglein. Nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören. Nur noch einmal blinket mich an. Dem wird sonst nichts fehlen, dass er zu viel ins Glitzchen geht. Nur noch einmal. Nur noch einmal. Kann man wohl in der Freude seines Herzens ein Schlückchen über den Durst tun. Ist das nicht Herr Anselmus? Ich muss ja sonst vergehen in Schmerz und heiße Sehnsucht. Ja, das ist Anselmus. Nur noch einmal. Herr Anselmus. Herr Anselmus! Wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Was ist los? Oh, lieber Herr Konrektor, wenn Sie wüssten, was ich eben unter dem Holunderbaum, ganz wachend, mit offenen Augen, für besondere Dinge geträumt habe. Ei, ei, Herr Anselmus, ich habe Sie immer für einen soliden jungen Mann gehalten, aber träumen mit hellen offenen Augen und obendrein noch Bäume umarmen, verzeihen Sie mir? Das können doch nur Wahnwitzige oder Narren. Aber lieber Vater, der Herr Anselmus glaubt vielleicht nur, dass er gewacht habe, obwohl er unter dem Holunderbaum wirklich geschlafen und ihm dabei allerlei närrisches Zeug vorgekommen ist. Teuerste Veronika, werter Konrektor, sollte man denn nicht auch wachend in einen gewissen träumerischen Zustand versinken können? So ist mir selbst einmal in der Tat nachmittags beim Kaffee in einem solchen Hinbrüten, dem eigentlichen Moment körperlicher und geistiger Verdauung, die Lage eines verlorenen Aktenstückes wie durch Inspiration wieder eingefallen. Ah. Ja. Geehrter Registrator Heerbrand, Sie haben schon immer so einen Drang zur Poesie gehabt. Da verfällt man leicht in das Fantastische und Romanhafte. Ich aber sage Ihnen, das ist eine körperliche Krankheit. Ja, und es helfen da nur Blutegel, die man salva venia dem Hintern appliziert. Nein, nein. Aber ja. Lieber Herr Anselmus, warum sind Sie denn aber auch nicht auf dem Jahrmarkt bei uns geblieben? Oh, bitte erinnern Sie mich nicht an diesen unglückseligen Jahrmarkt. Mit einem einzigen Tritt in den Apfelkorb eines alten Weibes habe ich dort all mein gespartes Geld verloren. Bester Anselmus, wenn es kein größerer Kummer ist, verschaffen Sie sich neues Geld. Und mehr noch als das Verlorene. Ja, aber wie? Habe ich Ihnen nicht kürzlich Hoffnung auf einen Schreiberdienst gemacht? Ich habe an Sie gedacht. Es lebt hier am Ort ein wunderlicher, merkwürdiger Mann. Man sagt, er treibt allerlei geheime Wissenschaften. Da es nun aber dergleichen eigentlich nicht gibt, so halte ich ihn eher für einen forschenden Antiquar, auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker. Ich meine niemand anderen als unseren geheimen Archivarius Lindhorst. Nun, der geheime Archivarius will einige Manuskripte kopieren lassen und bat mich, ihm dafür einen geschickten Zeichner zuzuweisen, da ich weiß, dass Sie sowohl sehr sauber schreiben als auch mit der Feder zierlich und reich zeichnen können, habe ich Sie dem geheimen Archivarius empfohlen. Ja, mit tausend Freuden will ich mich an diese Arbeit wagen und danke Ihnen sehr, dass Sie so um mein Glück bemüht sind. Er verspricht außer dem freien Tisch während der Arbeit jeden Tag einen Speziestaler. Und ein ansehnliches Geschenk, wenn die Arbeit glücklich beendet ist. Aber werden meine geringen Talente auch ausreichen, diese Arbeit mit Erfolg zu Ende zu führen? Das wird so einfach nicht sein. Wie ich hörte, sind es Manuskripte in arabischer und koptischer Sprache. Und einige gar sind in Zeichen geschrieben, die keiner bekannten Sprache angehören. Schon ein paar junge Leute haben vergeblich den Versuch gemacht. Ein Tintenklecks genügt und der Archivarius wirft sie zum Fenster hinaus. Denn er ist ein zorniger Mann. Und Herr Anselmus, bedenken Sie Ihre täppische Art, wo Sie doch nicht einmal auf der geraden Straße gehen können, ohne über einen Apfelkorb zu stolpern. Lassen Sie sich nicht irre machen, bester Anselmus. Melden Sie sich schon morgen, Punkt 12, bei dem Herrn Archivarius Lindhorst. Denn das ist die Zeit, zu der er Besucher empfängt. Schon am frühen Morgen des darauffolgenden Tages suchte der Student Anselmus seine Bleistifte, seine Rabenfedern, seine chinesische Tusche zusammen. Denn besser, dachte er, kann der Archivarius keine Materialien erfinden. Vor allen Dingen musterte und ordnete er seine kalligraphischen Meisterstücke und seine Zeichnungen, um sie dem Archivarius zum Beweis seiner Fähigkeiten aufzuweisen. Alles ging glücklich vonstatten, und über die Schlossgasse, an Konradis Laden vorbei, ging er die Pappelallee beim Koselschen Garten entlang, den weiten Weg bis in die einsame Straße, in der sich das uralte Haus des Archivarius Lindhorst befand, wo er sich dann auch pünktlich 12 Uhr mittags vor der Haustür einfand. Lindhorst, geheimer königlicher Archivarius. Welch prächtiges uraltes Haus. Und dieser wunderschöne bronzene Türklopfer. Ob ich ihn schlage? Vermaledeite Äpfelweib. Ich muss fort hier. Ich muss fort. Dies ist kein Wald, ein Wald. Dies ist kein Wald. Passanten, die dem Anselmus aus der Ohnmacht halfen, als er ganz von Sinnen vor der Haustür lag, sahen ein altes Weib, das seinen Äpfelkorb hastig ergriff, die Straße entlang davon eilen. Anselmus aber trieb es zurück zu jenem merkwürdigen Holunderbusch am Ufer der Elbe. Ach, nur noch einmal schlängle und schlinge und winde dich, du holdes grünes Schlänglein in den Zweigen, dass ich dich schauen mag. Nur noch einmal blicke mich an mit deinen herrlichen Was klagt und winselt denn da? Ach, ich liebe dich ja. Hei, hei. Und muss in Trauer und Schmerz Das ist ja der Herr Anselmus. Wenn du nicht wiederkehrst. Der meine Manuskripte kopieren will. Was ist Ihnen denn, Herr Anselmus? Was wollen Sie denn von dem Holunderbaum? Und warum sind Sie nicht zu mir gekommen, um Ihre Arbeit anzutreten? Ich war an Ihrem Hause, aber als ich den Türklopfer ergreifen wollte, verzog sich das metallene Gesicht zu einem ekelhaften Grinsen. Es war das Äpfelweib vom Schwarzen Tor. Lieber Herr Anselmus, ich kenne wohl das Äpfelweib, von dem Sie zu sprechen belieben. Es ist eine fatale Kreatur, die mir allerhand Possen spielt. Doch lassen Sie sich davon nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich erwarte Sie morgen 12 Uhr. Und wenn Sie wieder etwas von dem Angrinsen und Anschnarren vermerken, so wollen Sie der Alten gefälligst was Weniges von diesem Likör hier auf Ihre Nase tröpfeln. Dann wird sie sogleich alles geben. Gefälligsten Dank, Herr Archivarius. Aber sagen Sie, warum sind Sie nun gerade unter diesen Holunderbaum hier geflohen? Auf diesem Baume erblickte ich am Himmelfahrtstage die goldgrüne Schlange, die in herrlichen Kristalltönen zu mir sprach. Und soll ich nicht vor Liebe und Sehnsucht sterben, so muss ich an die goldgrünen Schlangen glauben. Unerachtet ich an Ihrem Lächeln, werter Herr Archivarius, wahrnehme, dass Sie eben diese Schlangen für ein Erzeugnis meiner erhitzten, überspannten Einbildungskraft halten. Mitnichten. Die goldgrünen Schlänglein, die Sie, Herr Anselmus, in dem Holunderbusch gesehen, waren nun eben meine 3 Töchter. Und dass Sie sich in die blauen Augen der Jüngsten, meine Serpentina, gar sehr verliebt haben. Das ist wohl unklar. Ich wusste es übrigens schon am Himmelfahrtstage, aber als mir des Gemunkels und Geklingels zu viel wurde, rief ich den losen Dirnen zu, dass es Zeit sei, nach Hause zu eilen, denn die Sonne ging schon unter und sie hatten sich genug gesonnt und mit Singen und Strahlen trinken erlustigt. Oh, Herr Archivarius, wenn ich Sie nur einmal wiedersehen könnte. Schauen Sie her. in den blitzenden Stein meines Ringes? Der Student Anselmus schaute hin, und oh Wunder, der Stein warf wie aus einem brennenden Fokus Strahlen ringsumher. Und die Strahlen verspannen sich zum hellen, leuchtenden Kristallspiegel, in dem in mancherlei Windungen, bald ineinander fliehend, bald sich ineinander schlingend, die drei goldgrünen Schlänglein tanzten und hüpften. Aber die mittelste streckte wie voll Sehnsucht und Verlangen das Köpfchen zum Spiegel heraus, und ihre dunkelblauen Augen sprachen: Kennst du mich denn? Glaubst du denn an mich, Anselmus? Nur im Glauben ist die Liebe. Kannst du denn lieben? Serpentina, Serpentina, ich glaube an dich. Haben Sie die goldenen Schlänglein gesehen, Herr Anselmus? Genug für heute. Übrigens können Sie ja, wenn Sie sich entschließen wollen, bei mir zu arbeiten, meine Töchter oft genug sehen. Aber nur, wenn sie sich brav halten und mit der größten Genauigkeit und Reinheit jedes Zeichen meiner kostbaren Manuskripte kopieren. Das will ich. Und keinen Tintenfleck sollen sie durch mich verspritzt sehen. Der Archivarius schritt rasch von dannen. Da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und trieb die Schöße auseinander, dass sie wie ein paar große Flügel in den Lüften flatterten. Und es dem Studenten Anselmus vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittiche aus zum raschen Fluge. Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich ein weißgrauer Geier hoch in die Lüfte. Auf dem Weg aber, den der Archivarius eben noch genommen, war keine menschliche Gestalt mehr zu erkennen. Also mit dem Anselmus, verehrter Registrator, ist nun einmal in der Welt nichts anzufangen. All meine guten Lehren, alle meine Ermahnungen sind fruchtlos. Er will sich zu gar nichts eignen, und das, obwohl er die besten Schulzeugnisse besitzt, die denn doch die Grundlage von allem sind. Lassen Sie dem Anselmus doch nur Zeit, wertester Konrektor. Das ist ein kurioses Subjekt, aber es steckt viel in ihm. Und wenn ich sage viel, so heißt das ein geheimer Sekretär oder gar ein Hofrat. Hofrat? Der Anselmus? Still, still, ich weiß, was ich weiß. Schon seit 2 Tagen sitzt er bei dem Archivarius Lindhorst und kopiert die ominösen Manuskripte. Und der Archivarius sagte gestern Abend auf dem Kaffeehause zu mir, der Anselmus, Verehrter, ist mir ein wackerer Mann. Aus dem wird was. Oh. Hast du es gehört? Und nun bedenken Sie des Archivarii Verbindungen. Ja. Still, still, sprechen wir uns übers Jahr. Hab ich's denn nicht schon immer gewusst, dass der Herr Anselmus ein recht gescheiter, liebenswürdiger junger Mann ist, aus dem was Großes wird? Papa, wenn ich nur wüsste, ob er mir gut ist. Aber natürlich, er hat mich doch am Himmelfahrtstage mit so ganz sonderbaren Blicken angesehen, die bis ins Herz drangen. Ja, er ist mir wirklich gut. Wenn ich ihn heirate, werde ich Frau Hofrätin, bewohne ein schönes Haus und alle Kavaliere der Stadt blicken auf mich. Wie kann ich nur den Anselmus dazu bringen, dass er mich heiratet? Wenn es weiter nichts ist, Fräulein Veronika, da könnte ich mit einem Rat dienen. Sie mischen sich da nicht ein, Registrator. Und überhaupt, Romanenstreiche sind das doch. Anselmus Hofrat. Nun, ob einer Hofrat wird, das kann man nie genau wissen. Ich muss das aber wissen. Wie soll man sich sonst Hoffnungen machen können? Was raten Sie mir, Herr Registrator? Da ist hier am Ort eine alte Frau, die untrügliche Mittel in Bewegung zu setzen weiß. Man könnte sie ja einmal über des Fräuleins Hoffnungen befragen. Wie? Wo? Wann? Ich muss Näheres wissen über diese Frau. Soviel ich weiß, wohnt die Alte in einer entlegenen Straße vor dem Seetor. Sie heißt Trauerin und des Dienstags, Mittwochs und Freitags von 7 Uhr abends, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang zu sprechen. Sonst aber verkauft sie Äpfel irgendwo in der Stadt. Es war aber eben Mittwoch und Veronika hatte beschlossen, unverzüglich die Alte aufzusuchen. Kaum hatte sie sich aus dem väterlichen Haus gestohlen und die Elbbrücke erreicht, als sie geflügelten Schrittes vor das Seetor eilte und sich in der beschriebenen, abgelegenen, engen Straße befand, an deren Ende sie das kleine rote Häuschen erblickte, in welchem die Frau Rauerin wohnen sollte. Wohnt hier die Frau Rauerin? Ah, sieh da, Töchterchen, bist schon hier. Komm herein, herein. Ein großer schwarzer Kater schritt mit hochgekrümmtem Rücken, den Schweif in Wellenringeln hin und her drehend, gravitätisch vor der Alten her. Meerkatzen kletterten winselnd auf das hohe Himmelbett, ekelhafte Fledermäuse, die mit verzerrten, lachenden Menschengesichtern schwangen sich zwischen ausgestopften Tieren hin und her. Das ist ja schauerlich. Stehe deine Gesetze! Mit Verlaub, Mamsellchen, ich weiß wohl, was du bei mir willst. Du möchtest erfahren, ob du den Anselmus heiraten wirst, wenn er Hofrat worden. Woher wissen Sie das? Du hast mir ja alles schon gesagt, zu Hause beim Papa. Als die Kaffeekanne vor dir stand, hast du mich denn nicht erkannt? Töchterchen, höre, lass ab. Lass ab von dem Anselmus, das ist ein garstiger Mensch. Er hat meinen Söhnlein ins Gesicht getreten, den Äpfelchen mit den roten Backen, die immer wieder aus den Taschen der Leute in meinen Korb zurückrollen. Er hält's mit dem Lindhorst, meinem größten Feind. Siehst du die Brandflecken, die er mir mit Likör ins Gesicht gegossen? Ihm. Lass ab, denn er liebt die goldgrüne Schlange. Er wird niemals Hofrat werden. Lass ab von ihm. Lass ab. Aber ich liebe doch den Anselmus gar sehr und will, dass er Hofrat wird. Nimm diesen Ring hier und hilf, dass mir Anselmus gut wird. Nun also, ich kenne schon ein Mittelchen, dass du Hofrätin wirst, aber es ist gefährlich und du musst mir helfen. Sagen Sie es nur, ich will ja alles tun. So wollen wir denn beginnen und tun und treiben, was ziemlich ist und gedeiht in der Nacht, die dem Tag gleicht. Gib doch den Kessel, 3 Fuß und Zange. Ich selbst will das Feuer entfachen. Nun muss es vollbracht werden. Es mag geschehen, was will. Recht so, mein Töchterchen. Bleib fein standhaft und ich schenke dir was Schönes. Da sprang der Kater um den Kessel herum und aus seinem Schweif sprühten knisternde Funken. Bald fingen die Kohlen an zu glühen. Und endlich schnitten blaue Flammen unter dem Dreifuß hervor. Im Kessel fingen die sonderbaren Metalle an zu brodeln. Töchterchen, blick fest in den Kessel und denk an das Liebchen. Gib den Ring, den du mir versprochen hast, und schnipp, schnapp, eine Haarlocke vom Wirbel des Köpfchen. Die Alte ergriff einen eisernen Löffel, mit dem sie in die glühende Masse hineinfuhr und darin rührte. Schau hinein in den Grund. Was siehst du denn? Was siehst du denn? Siehst du denn nichts? Die Alte hatte aufgehört, in dem Kessel zu rühren. Immer schwächer und schwächer wurde der Qualm. Veronika schien es, als drehten sich allerlei verworrene Figuren durcheinander. Immer deutlicher gingen Gestalten hervor. Und mit einem Mal trat eine heraus. Ach, der Anselmus, er reicht mir die Hand. und blickte sie freundlich an. Rasch öffnete die Alte den am Kessel befindlichen Hahn und glühendes Metall strömte zischend in eine kleine spiegelartige Form. Vollendet ist das Werk. Dank dir, mein Söhnchen, mein Behemoth, hast das Feuer entflammt. Töchterchen, nimm dieses metallene Spieglein. Mit ihm wirst du Anselmus in Sinn und Gedanken beherrschen. Der Student Anselmus hatte aber nun schon mehrere Tage bei dem Archivarius Lindhorst gearbeitet. Jeden Tag 6 Stunden. Diese Stunden waren für ihn die glücklichsten seines Lebens, spürte er die geliebte Serpentina doch ganz in seiner Nähe. Jeden Morgen harrte er mit Ungeduld auf die 12. Stunde, die ihm sein Paradies aufschloss. Klingling, Jüngling, flink. Herrst blink, du? Blink, blink, blink. Jesus, spring. Herrst du? Klingling. Jesus, wo warum kommen Sie klingling denn her? Warum sich denn Jüngling so schön geputzt? Du? Herr Anselmus. Wollen Sie eins mit uns plappern? Sie Jesus, warum kommen Sie haben denn Sie sich her denn so schön geputzt? Herr Anselmus. Wollen Sie eins mit uns plappern? Haben Sie sich denn so schön geputzt? In dem Augenblick schritt aus dem blauen Palmenbaumzimmer ein Feuerlilienbusch auf Anselmus zu. Und er sah, dass es der Archivarius Lindhorst war, dessen Blumichter in gold und rot glänzender Schlafrock ihn nur getäuscht hatte. Nun, es freut mich, Herr Anselmus, dass Sie wieder so pünktlich sind. Heute kommen Sie nur herein in diesen Saal, wo ich das kostbarste meiner Manuskripte aufbewahre. Über alle Maßen schön ist es hier, geschätztester Herr Archivarius. Sie haben nun schon manches Manuskript schnell und richtig zu meiner großen Zufriedenheit kopiert. Sie haben sich mein Zutrauen erworben. Das Wichtigste bleibt aber noch zu tun übrig, und das ist das Abschreiben oder vielmehr Nachmalen eines in besonderen Zeichen geschriebenen Werkes, das nur hier an Ort und Stelle betrachtet und kopiert werden kann. Sehen Sie hier diese wunderbare Pergamentrolle. Diese seltsam verschlungenen Zeichen, Pünktchen, Striche und Züge und Schnörkel. Wie soll ich das alles nur nachmalen? Mut gefasst, junger Mensch. Nur dem Kampfe entsprichst dein Glück. Indem du hier wirkst, erfüllt sich dein Schicksal. Glauben und Erkenntnis führen dich zum nahen Ziel, wenn du festhältst an dem, was du begonnen hast. Da stieg der Archivarius Lindhorst an dem Stamm eines Palmenbaumes in die Höhe und verschwand in den smaragdenen Blättern. Anselmus begann, die wunderbaren Zeichen der Pergamentrolle zu studieren. Immer fester und fester richtete er Sinn und Gedanken auf das Geheimnis der Schrift, und bald fühlte er wie aus dem Innersten heraus, dass die Überschrift nichts anderes bedeuten könnte als die Worte »Von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange«. Da wehte es in den Blättern, und an dem Stamm des Palmenbaumes schlängelte sich die grüne Schlange herab. Und wie Anselmus schärfer hinblickte, da war es ein liebliches, herrliches Mädchen, das vor ihm trat. Wisse also, Geliebter, dass mein Vater aus dem wunderbaren Geschlecht der Salamander abstammt. und dass ich mein Dasein seiner Liebe zur grünen Schlange verdanke. In uralter Zeit herrschte in dem Wunderlande Atlantis der mächtige Geisterfürst Phosphorus. Einst ging mein Vater in dem prächtigen Garten des Phosphorus umher und erblickte der Lilie-Tochter die grüne Schlange, welche in ihrem Kelch schlummerte. Da wurde der Salamander von heißer Liebe zu der schönen Schlange ergriffen und er raubte sie. Phosphorus aber verbot ihm diese Liebe. Da sich der Salamander aber dem Verbot widersetzte, verdammte ihn der Geisterfürst und sprach: Gehe ein in das dürftige Erdenleben der Menschen und ihrer Bedrängnis. Die Frucht aber deiner Liebe mit der grünen Schlange sollen drei Töchter sein, die den Menschen in der Gestalt der Mutter erscheinen. Zur Frühlingszeit sollen sie sich in den dunklen Holunderbusch hängen und ihre lieblichen Kristallstimmen ertönen lassen. Findet sich dann ein Jüngling, der ihren Gesang vernimmt? Ja, blickt ihn eine der Schlängelein mit ihren holdseligen Augen an. Entzündet der Blick in ihm die Liebe zur Schlange, dann sollst du die lästige Bürde des Menschen abwerfen dürfen und wieder ein Salamander sein. Ein Kuss brannte auf Anselmus Lippen. Er erwachte wie aus einem tiefen Traum. Serpentina war verschwunden. Da blickte Anselmus voller Besorgnis auf das Blatt. Und oh Wunder, die Kopie war glücklich beendet. Ei, wertester Herr Anselmus, wo um des Himmels willen steckten Sie denn? Sie ließen sich ja gar nicht mehr sehen. Ich habe auch jetzt nur wenig Zeit, denn Punkt 12 muss ich beim Archivarius Lindhorst sein. Ich bin gekommen, um mich für Ihre freundliche Vermittlung zu bedanken. Nun, so bleiben Sie doch, wenn Sie schon einmal da sind. Der Herr Archivarius wird Sie heute entbehren können. Wir wollen uns gerade um eine Punschterrine versammeln. Und es gibt allerlei gemütliche, muntere Gespräche unter Freunden. Der Herr Registrator ist auch mit von der Partie. Ja, nebenbei, auch Veronika sehnt sich recht, Sie wieder bei uns zu haben. Mein schönes Nähkästchen. Ich unglückselig. Verzeihen Sie mir meine Ungeschicklichkeit. Oh, diese hübsche kleine Spiegel dort. Hoffentlich ist er nicht entzwei gegangen. Schau ihn dir doch an, Anselmus. Veronika schlich sich leise hinter Anselmus, legte die Hand auf seinen Arm und schaute sich fest an ihn schmiegend, ihm über die Schulter in den Spiegel. Da verlor Anselmus seinen Glauben an Serpentina, den Salamander und die grüne Schlange und vergaß seine Arbeit beim Archivarius Lindhorst. Ja, es ist Veronika. Ich Glücklicher. Was ich gestern nur träumte, wird mir heute wirklich und in der Tat zuteil. Und willst du mich denn wirklich heiraten, wenn du Hofrat geworden bist? Allerdings, Veronika. Nun lass den Punsch nicht kalt werden, meine Lieben. Ein wunderlicher alter Mann bleibt er doch, der Archivarius Lindhorst. Nun, er soll leben. Stoßen Sie an, Herr Anselmus. Das kommt daher, verehrungswürdiger Herr Registrator, weil der Archivarius Lindhorst eigentlich ein Salamander ist. Wie? Was? Ja, und seine drei Töchter sind nichts als kleine, goldgrüne Schlänglein, die sich in Holunderbüschen sonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verlocken. Anselmus, wo rappelt's Ihnen im Kopf? Was um des Himmels willen schwatzen Sie für ungereimtes Zeug? Er hat recht, der Kerl. Der Archivarius ist ein verfluchter Salamander. Ja. Du hast recht, Brüderchen, Anselmus. Ja. Und wer es nicht glaubt, der ist mein Feind. Registrator, sind Sie denn rasend? Herr Studiosus, was richten Sie nun wieder an? Sie! Sie sind auch nichts als ein Vogel! Was? Ein Schuhu, der die Toupets frisiert, Herr Konrektor! Ich ein Vogel? Ein Schuhu? Ein Friseur? Ja. Ja, Herr, sind Sie toll? Aber die Alte kommt ihm über den Hals. Ja, die Alte ist mächtig, obwohl sie nur von niederer Herkunft ist, denn ihr Papa ist nichts als ein lumpichter Fliegenwisch und ihre Mama eine schnöde Runkelrübe. Nur der Salamander ist ein weiser Mann. Das ist eine abscheuliche Verleumdung. Die alte Hauerin ist eine weise Frau. Der schwarze Kater, ein gebildeter junger Mann von feinen Süßen. Kann der Kater Salamander fressen, ohne sich den Bart zu versengen? Nein! Nie und nimmer wird er das können. Und die grüne Schlange liebt mich. Ja. Denn ich bin ein kindliches Gemüt. Hey, und habe Serpentinas Augen geschaut. Ich hab der Kater aufkratzen. Salamander, wir schwingen sie alle. Alle. Aber bin ich denn in meinem Tollhause? Bin ich selber toll? Was schatze ich denn da für vorwitziges Zeug? Ja, offenbar bin ich auch toll. Auch toll! Was macht ihr? Zerbrecht den Spiegel! Hat den Kater laut aus! Flüglein aus den Lüften! Aus den Lüften! Einen schönen guten Abend. Finde ich hier wohl den Studiosus Herrn Anselmus? Gehorsamste Empfehlung von Herrn Archivarius Lindhorst. Und er habe heute vergebens auf den Herrn Anselmus gewartet. Aber morgen lasse er schönstens bitten, ja nicht die gewohnte Stunde zu versäumen. Ja, ein grauer Papagei. Ja, ein grauer Papagei. Das war ein grauer Papagei. Das war ein grauer Papagei. Aber Anselmus, Brüderchen, wo willst du denn hin? Ich muss zum Archivarius Lindhorst. Ein grauer Papagei. Das war in der Tat der Famulus des Archivarii. Der Famulus aber hatte den säumigen Studenten Anselmus bei der Hand genommen und direkten Wegs zum Archivarius Lindhorst geführt. Nun, wie hat Ihnen der Punsch beim Konrektor Paulmann geschmeckt, werter Anselmus? Ach, Sie wissen ja schon alles. Ei, freilich. Ich war ja selbst in der Gesellschaft. Haben Sie mich denn nicht gesehen? Aber bei dem tollen Unwesen, das hier triebt, wäre ich beinahe hart beschädigt worden. Denn ich saß eben in dem Augenblick in der Punschterrine, als der Registrator danach griff, um sie nach der Decke zu schleudern. Und ich musste mich schnell in des Konrektors Pfeife zurückziehen. Nun holen Sie aber fleißig das Versäumte nach, damit Sie sich den Speziestaler auch wirklich verdienen. Anselmus tunkte die Rabenfeder ein, aber die Tinte wollte durchaus nicht fließen. Da spritzte er die Feder ungeduldig aus. Zischend und brausend fuhr ein blauer Blitz aus einem großen Tintenklecks und schlängelte sich krachend bis zur Decke hinauf. Die goldenen Stämme der Palmenbäume wurden zu Riesenschlangen, die mit geschuppten Leibern den Anselmus umwanden. Wahnsinniger! Erleide nun die Strafe dafür, was du im frechen Frevel tatest. Ins Kristall! Nun dein Fall! Ins Kristall! Serpentina, rette mich! Ins Kristall nun dein Fall! Ins Kristall! Als Anselmus wieder zu sich kam, konnte er sich nicht regen und bewegen, denn er saß in einer wohlverstopften Kristallflasche auf dem Regal im Bibliothekszimmer des Archivarius Lindhorst. Bin ich denn nicht an meinem Elende lediglich selbst schuld? Ich habe gefrevelt gegen dich, geliebte Serpentina, habe schnöde Zweifel gehegt und meinen Glauben verloren. Du wirst wohl nur nimmer mein werden. Ich werde das Reich Atlantis und seine Wunde nimmermehr schauen. Da wurde er gewahr, dass neben ihm auf demselben Regal noch weitere Kristallflaschen standen, in denen er Kreuzschüler und Praktikanten erblickte. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Herr Studiosus. Warum lamentieren Sie so über alle Maßen? Ach, meine Herren und Gefährten im Unglück, wie ist Ihnen denn möglich, so gelassen, ja so vergnügt zu sein? Sie sitzen ja doch ebenso gut eingesperrt in gläsernen Flaschen als ich. Sie faseln wohl, mein Herr Studiosus. Nie haben wir uns besser befunden als jetzt. Denn die Speziestaler, welche wir von dem tollen Archivarius erhalten für allerlei konfuse Abschriften, tun uns wohl. Wir brauchen jetzt keinerlei italienische Chöre mehr auswendig zu lernen. Wir gehen jetzt alle Tage zum Altmarktskeller oder sonst in andere Kneipen. Aber meine besten, wertesten Herren Praktikanten und Kreuzschüler, spüren Sie es denn nicht, dass Sie alle samt und sonders in gläsernen Flaschen sitzen und sich nicht regen und bewegen, nicht hinlaufen können, wohin Sie wollen? Der Studiosus ist toll. Er bildet sich ein, in einer gläsernen Flasche zu sitzen. Und steht auf der Elbbrücke und zieht gerade hinein ins Wasser. Gehen wir nur weiter! Ach, die schauten niemals die holde Serpentina. Sie wissen nicht, was Freiheit und Leben in Glauben und Lieben ist. Sie spüren nicht den Druck des Gefängnisses. Aber ich, Unglücklicher, werde vergehen in Schmach und Elend. Da entwickelten sich plötzlich aus einer alten Kaffeekanne, die der Kristallflasche gegenüber hingestellt war, die garstigen Züge eines alten, verschrumpften Weibergesichtes. Ei, Kindchen, musst du nun ausharren? Ins Kristall, nun dein Fall, ins Kristall. Hab ich dich nicht längst vorausgesagt? Höhne und spotte nur, du verdammtes Hexenweib! Du bist schuld an allem! Aber der Salamander wird dich treffen, du schnöde Runkelrübe! Ho, ho! Nur nicht so stolz. Du hast mir ein Äpfelchen ins Gesicht getreten. Du hast mir die Nase verbrannt. Aber noch bin ich dir gut, du Scherr. Und mein Töchterchen ist dir auch gut. Höre, mein Kater, der Behemoth, wird dich befreien. Und ich trage dich flugs zur Mamsell Veronika. Die musst du heiraten, wenn du Hofrat. Ich will nie Hofrat werden, nie Veronika schauen, die mich durch dich zum Bösen verlockt hat. Kann die grüne Schlange nicht mein sein? So will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz. Hebe dich hinweg, du schnöder Wechselbalg. Ha, ha! So setzt er dein Unverderben. Aber nun ist es Zeit, ans Werk zu gehen, denn mein Geschäft ist noch von anderer Art. Glück auf, Behemoth! Söhnlein, töte die grüne Schlange! Auf, Söhnlein, auf! Feuersprühend sprang der Kater aus dem Tintenfass und heulte der Alten entgegen. Miau, miau! Ich will sie auffressen, die blauen Augen zerkratzen, miau! Die aber warf den schwarzen Mantel ab und stand da in ekelhafter Nacktheit. Schnell riss die Alte Pergamentblätter aus den dicken Büchern. Rettet! Rettet! Rauf! Rauf! Heftete sie an sich und war nun mit einem Schuppenharnisch gekleidet. Frisch! Frisch aus, Behemoth! Zisch aus! Zisch aus! Sausend und brausend fuhren in wütendem Kampf mit Kater und Papagei umher. Miau! Miau! Schließ deinen Schnabel, du gefiedertes Reck! Bist du der Bube? Gib nach! Und die Alte krallte ihre Finger in die Erde des Palmenbaumes und warf sie dem Papagei in die Augen. Ja, los! Fisch aus! Früchte auf, mein Jungen, auf! Tod dem Salamander! Die zersplitternden Brillengläser des Vogels aber wurden Blumen, die herabfielen. Und aus dem Feuerlilienbusch flammte plötzlich der Schlafrock des Archivarius. Hei, hei! Aha! Gesinde! Toller Spuk! Hexen! Hier, Hexer! Sieg den Salamander! Der Archivarius riss schnell den Schlafrock herunter und schleuderte ihn ihr entgegen. Halte treu! Nimm dich in Acht! Ja. Halte treu! Bis ans Ziel! Auf und an! Sieg den Salamander! Da flammten die Lilien des Schlafrocks empor und wurden ein knisterndes Feuer. Die Alte sprang voller Wut und Verzweiflung in die lodernden Flammen. Gerettet! Der graue Papagei fasste mit dem krummen Schnabel den Kater im Genick, dass ihm rotes, feuriges Blut aus dem Halse stürzte. Und während der Archivarius Lindhorst seinen Schlafrock aufhob, unter dem eine garstige Runkelrübe lag, reichte ihm der graue Papagei im Schnabel ein schwarzes Haar. Verehrter Herr Archivarius, hier bringe ich den überwundenen Feind. Sehr gut, mein Lieber. Hier liegt auch meine überwundene Feindin. Besorgen Sie gütigst nunmehr das Übrige. Noch heute erhalten Sie als kleine Anerkennung 6 Kokosnüsse, und eine neue Brille, da, wie ich sehe, der Kater Ihnen die Gläser schändlich zerbrochen hat. Lebenslang der Ihrige, verehrungswürdiger Freund und Gönner. Der Papagei nahm die Runkelrübe in den Schnabel und flatterte zum Fenster hinaus. Der Archivarius schritt zum Bücherregal und nahm die Kristallflasche in seine Hände. Anselmus, nicht du, sondern nur ein feindliches Prinzip, das zerstörend in dein Inneres zu dringen und dich mit dir selbst zu entzweien trachtete, war schuld an deinem Unglauben. Du hast deine Treue bewahrt. Sei frei und glücklich. Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus und das Glas, welches ihn umschlossen, zersprang. Er stürzte in die Arme der geliebten Serpentina. Geliebter, du verstandest ja meinen Gesang. Du liebtest die grüne Schlange und glaubtest an mich. Die Lilie hat ihren Kelch erschlossen. Komm mit mir in das Wunderreich Atlantis. Dort wollen wir leben, in Glaube und Liebe und ewiger Erkenntnis. Aber sagen Sie mir nur, wertester Registrator, wie uns gestern der vermaledeite Punsch so in den Kopf steigen und zu allerlei Allotriis treiben konnte. Nicht der Punsch, den Mamsell Veronika so köstlich bereitet. Nein, sondern der verdammte Student war an allem Unwesen schuld. Ein Narr macht viele, besonders wenn man ein Gläschen getrunken hat. Der Anselmus soll mir nicht mehr über die Schwelle... Konrektor, nicht ohne Ursache hatte ich gestern dafür gesorgt, uns einige Fröhlichkeit zu bereiten. Aber heute, am Namenstag Ihrer lieben, verehrten Mamsell, Tochter, Veronika, will ich denn alles gerade heraussagen, was mir längst am Herzen gelegen. Ich bin Hofrat geworden. Der Registrator? Ein Herr Hofrat? Da sind Sie ja plötzlich ein gemachter Mann. Aber Sie, verehrter Konrektor, erst können mein Glück vollenden. Lasst hören. Schon längst habe ich die Mamsell Veronika im Stillen geliebt und kann mich manches freundlichen Blickes rühmen, den sie mir zugeworfen und der mir deutlich gezeigt hat, dass sie mir wohl nicht abhold sein dürfte. Kurz, geehrter Konrektor, ich, der Hofrat Heerbrand, bitte um die Hand ihrer liebenswürdigen Tochter Veronika. Ei, ei, ei, Herr Registrar. Herr Hofrat, wollte ich sagen. Wer hätte das gedacht? Nun, wenn Veronika Sie in der Tat liebt, ich meinesteils aber nichts dagegen. Vielleicht ist auch Ihre jetzige Schwermut nur eine versteckte Verliebtheit in Sie, verehrter Hofrat. Man kennt ja die Posten. Veronika! Veronika! Komm, Veronika! Veronika, der Herr Hofrat Heerbrand bittet um deine Hand. Ja. Das wusste ich längst, dass Sie mich heiraten wollen. Ja. Nun es sei. Ich verspreche Ihnen Herz und Hand. Aber ich muss Ihnen gleich, Ihnen beiden nämlich, dem Vater und dem Bräutigam, manches entdecken, was mir recht schwer in Sinn und Gedanken liegt. Jetzt gleich. Und sollte darüber die Suppe kalt werden. Sie können es mir glauben, bester Vater, dass ich den Anselmus recht von Herzen liebte. Und als der Herr Registrator Heerbrand, der nun mir selbst Hofrat worden, versicherte, der Anselmus könne es zu etwas bringen, beschloss ich, er und kein anderer solle mein Mann werden. Deshalb ging ich zu einer weisen Frau und großen Zauberin, die mir einen Metallspiegel schenkte, der mir helfen sollte, Anselmus ganz in Sinn und Gedanken zu beherrschen. Jetzt bereue ich, was ich getan habe, und schwöre allen Satanskünsten ab. Salamander hat über die Alte gesiegt. Ich hörte ihr Jammergeschrei, aber es war keine Hilfe möglich. So wie sie als Runkelrübe vom Papagei verzehrt worden, zerbrach mit schneidendem Klang mein Spiegel und meine Hoffnung auf den Studenten Anselmus. Was höre ich da, mein... Nun, darauf habe ich gewartet, teuerste Veronika, dass dieses Blendwerk von Spiegelchen zerbricht. Denn ich weiß wohl, der Anselmus ist von geheimen Mächten umfangen, die ihn zu allen möglichen tollen Streichen necken und treiben. Aber damit hat es nun ein Ende? Natürlich. Denn wie ich höre, ist der Anselmus ja nun an die grüne Schlange gebunden. Und ich will von allen Satanskünsten ablassen. Hier, nehmen Sie, geliebter Hofrat, die Stücke des Spiegels. Werfen Sie sie heute Nacht um 12 von der Elbbrücke, und zwar von da, wo das Kreuz steht, hinab in den Strom. Diese Locke aber... bewahren Sie auf treuer Brust. Ach Gott, sie ist wahnsinnig. Herr Hofrat, sie ist wahnsinnig. Sie kann nimmer mehr Frau Hofrat werden. Sie ist wahnsinnig. Mitnichten. Verehrter Schwiegervater, mitnichten. Was Mamsell Veronika von dem Sieg des Salamanders und dem zersprungenen Spiegelchen gesprochen, ist wohl nur eine poetische Allegorie, gleichsam ein Gedicht, worin sie den gänzlichen Abschied von dem Anselmus besungen. Aber Herr Hofrat, was reden Sie da für dummes Zeug? Ich denke, Ihnen sitzt der Punsch noch im Leibe. Ich jedenfalls will Sie, geliebter Hofrat, als eine rechtschaffene Frau lieben und verehren. Ja. Nun, dann will ich indessen glauben, dass es die Liebe ist, die euch im Gehirn spukt. Das gibt sich aber bald in der Ehe. Ich gebe meinen väterlichen Segen zu der fröhlichen Verbindung und erlaube, dass ihr euch als Braut und Bräutigam küsset. Ich bin von der Erde alle Töne waren verklungen und nur die hoffnungslose Klage des Einsamen ächzte grauenvoll durch die düstere Einöde. Thank you. irgendwie fühlte ich, recht in der Tiefe des Gemüts, die hohe Seligkeit des Studenten Anselmus, der mit der holden Serpentina innigst verbunden, nun nach dem geheimnisvollen, wunderbaren Reiche gezogen war, das er für die Heimat erkannte, nach der sich seine von seltsamen Ahnungen erfüllte Brust schon so lange gesehnt. Aber vergebens blieb alles Streben, dir, günstiger Hörer, all die Herrlichkeiten, von denen der Anselmus umgeben, auch nur einigermaßen in Worten anzudeuten. Mit Widerwillen gewahrte ich die Mattigkeit jedes Ausdrucks. Aber ich bin in der glücklichen Lage, einen Brief vom Archivarius Lindhorst zu besitzen. Euer Wohlgeboren haben, wie mir bekannt geworden, die seltsamen Schicksale meines guten Schwiegersohnes genauestens beschrieben. Unerachtet ich nun eben nicht gern sehe, dass sie damit auch mein eigentliches Wesen als Salamander der Öffentlichkeit kundgetan haben und ich deshalb tausend Unannehmlichkeiten befürchten muss. Denn man wird fragen, inwiefern wohl ein Salamander sich rechtlich und mit verbindenden Folgen als Staatsdiener eidlich verpflichten könne. Unerachtet all dessen also, will ich euch doch in der Vollendung des Werkes behilflich sein. Wollen Sie daher die Geschichte zu Ende erzählen, so steigen Sie Ihre verdammten 5 Drachmen hinunter, verlassen Sie Ihr Dachzimmer und kommen Sie zu mir. Im blauen Palmenbaumzimmer, das Ihnen schon bekannt ist, finden Sie die gehörigen Schreibmaterialien und Sie können dann mit wenigen Worten kundtun, was Sie vom Reiche Atlantis geschaut. Euer Wohlgeboren, Ergebenster, der Salamander Lindhorst, königlicher Geheimarchivarius. Es kann wohl sein, dass der Herr Archivarius mit solchen Einladungen die Hoffnung verbindet, seine beiden noch übrigen Töchter an den Mann zu bringen. Mir aber bleibt die Hoffnung, im Reiche Atlantis wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum meines innern Sinns zu erwerben. Denn ist überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? Sie hörten Der Traum vom Glück. Hörspiel in kopfbezogener Stereophonie von Raimund Frenzel und Rainer Schwarz nach dem fantastischen Märchen Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Dramaturgie Ulla Seher. Kunstkopfeinrichtung Horst Liebach und Jürgen Meinl. Musik Hermann Keller. Die Personen und ihre Darsteller waren Anselmus Peter Reusse, Paul Mann Wolfgang Brunecker, Veronika Monika Bielenstein, Heerbrand Volkmar Kleinert, Lindhorst Horst Hiemer, Serpentina Simone von Sklinitzky, Rauerin Ruth Glöss. Der Erzähler war Jürgen Hensch. Weiter wirkten mit Barbara Schnitzler, Elvira Schuster, Peter Domisch, Siegfried Wittlich, Christoph Matthias Lau, Eberhard Prüter und Erdmute Schmidt. Tonassistenz Gabriela Neumann. Kunstkopf-Stereophone-Realisation Jürgen Meinl. Regieassistenz Beate Rosch. Regie Horst Liebach.